Das ist die erste Weihe. Ja. Ich habe Ihnen gestern zur Verlobung gratuliert, obwohl, wenn ich offen zu Ihnen sein soll, ich Ihnen sagen muss, dass ich diese Verlobung für eine unter einem unglücklichen Stern zustande gekommen betrachte. Diese Menschenkenntnis müssen Sie mir schon zukommen. Warum sagen Sie mir das? Weil Sie mir leid tun. Gut. Ich bin der festen also Überzeugung. Ja? Ich verliere mich mal jetzt. Also, was soll ich machen? Du spinnst. Ja? Was sagt ihr das so? Korrigierst die Sache. Stimmt was? Die nicht. Was mache ich? Mach mal du weiter. Sollst kälter sein. Sei kälter. Pass mal auf, du fängst an, sofort auch zu spielen. Der Peter war mal auf einer Lesung und hat für ihn einen Kumpel ein Stück gelesen. Und ich habe gesagt, Peter, du hast alles verraten. Das war ganz schlecht, was du gemacht hast, wie ein Schauspieler. Und bei seinen eigenen Texten bleibt er dann ganz hart. Ja. Und jetzt hast du plötzlich so kleine Nuancen drin gehabt. Na los, komm mal. Weil sie mir leid tun. Ach so, warum sagen Sie? Ich bin der festen Überzeugung, dass Sie ein unerlöster Mensch sind. Ich glaube, es braucht den das Zungenerr, was mit Zungenerr macht. Weil es mir leid tut. Keiner macht so, als ob du wegen deinem Sächsisch kennst. Ich bin der festen Überzeugung. Nein, kein Dialekt. Nein, nicht spielen. Dann komm, fang mal jetzt an. Einfach zu lesen, komm. Du versuchst dein Sächsisch zu verdecken und nicht zu spielen. Was soll ich machen? Dein Sächsisch noch Hochdeutscher zu machen, als er ist. Komm, wir lesen. Soll ich jetzt Hochdeutscher machen oder nicht? Hochdeutscher machen, als es ist dein Sächsisch. Soll ich machen? Ja. Soll ich Sächsisch spielen? Nein. Nein, ich bin jetzt auch keine Berliner. Ich habe Ihnen gestern zur Verlobung gratuliert, obwohl, wenn ich offen zu Ihnen sein soll, ich Ihnen sagen muss, dass ich diese Verlobung für eine unter einem unglücklichen Stern zustande gekommene betrachte. Diese Menschenkenntnis müssen Sie mir schon zutrauen. Warum sagen Sie mir das? Weil Sie mir leid tun. Das stimmt nicht, das sagst du nie so. Warum sagen Sie mir das? Das ist mein dein Tonfall. Weil sie mir leid tun. Wieso, wen hast du denn jetzt gerade kritisiert? Keiner. Nee, du musst mich auch gerade kritisieren. Mach ich. Warum sagen Sie mir das? Ich bin der festen Überzeugung, dass Sie ein unerlöster Mensch sind. Besonders seitdem ich Sie jetzt im Badeanzug gesehen habe. Stimmt nicht, Alter, du lügst schon wieder. Du fängst von vorne an. Du fängst von vorne an. Okay. Sie werden jetzt mir sagen, was ich machen soll. Ja. Fang mal von vorne an. Okay, sag mal, wenn du überdeckst, vielleicht hilft dir das, wenn du den ganz kalt da. Szene zwischen Alfred und Agnes. Alfred. Ja. Ich habe Ihnen gestern zur Verlobung gratuliert. Obwohl, wenn ich offen zu Ihnen sein soll, ich Ihnen sagen muss, dass ich diese Verlobung für eine unter einem unglücklichen Stern zustande gekommen betrachte. Diese Menschenkenntnis müssen Sie mir schon zutrauen. Warum sagen Sie mir das? Weil Sie mir leid tun. Punkt. Ich bin der festen Überzeugung, dass Sie ein unerlöster Mensch sind. Besonders seitdem ich Sie jetzt im Badeanzug gesehen habe. Sie sollten sich mehr um sich kümmern. Sie müssten mehr Selbstvertrauen haben. Sie sind etwas gehemmt. Wie kann überhaupt nur ein solcher Vater ein Kind mit so schönen Beinen haben? Sagen Sie mir nichts gegen Vater. Ich sage doch nichts. Er kann doch nichts dafür, dass er Plattfüße hat. Ich gerate nach meiner Mutti. Ich kann mich zwar an meine Mutti nicht mehr genau erinnern, aber manchmal träume ich von ihr. Was denn? Dass sie sich über mich beugt und über mich vor der bösen Welt beschützt. Neulich ist sie... Oh, das ist die Trunkenheit. Neulich und die Entlässe. Neulich ist sie zu mir ins Zimmer gekommen, habe ich geträumt, und sie ist an das Fenster gegangen und draußen hat die Sonne geschienen und es war eine himmlische Sphärenmusik zu hören. Und sie hat das Fenster aufgemacht und hat gesagt, schau hinaus, mein Kind, draußen fliegt der Zeppelin. Kennst du den Zeppelin? Zeppelin ist natürlich ein Symbol. Ich habe also doch richtig vermutet. Haben Sie den Traum deutlich vor sich? Nein, ziemlich undeutlich. Sehen Sie, nach den Gesetzen der Psychologie ist es ein Zeichen dafür, dass, wenn jemand undeutlich träumt, ihm auch noch vieles, was die Lebenslust betrifft, undeutlich geblieben ist. Stille Wasser sind tief. Darf ich Ihnen einen Rat geben? Er ist tatsächlich selbstlos gemeint. Es dreht sich um Ihre Zukunft. Hat das einen Sinn? In der heutigen Zeit muss man sich einen ungefähren Plan zurechtlegen. Man muss wissen, was man will. Man darf sich nicht treiben lassen. Sie haben mir gestern erzählt, dass Sie eigentlich nichts gelernt haben. Als Frau müssen Sie auch nicht viel lernen. Sie müssen eigentlich nur da sein. Die Frauen sind in dieser Beziehung glücklicher veranlagt als wir Männer, besonders wenn man so ebenmäßig gebaut ist wie Sie. Finden Sie? Selbst wenn Sie nicht so ebenmäßig gebaut wären, es kommt auch nicht auf das Ebenmäßige an. Es kommt darauf an, ob eine Frau den Erfordernissen der Zweckschönheit genügt. Was verstehen Sie unter Zweckschönheit? Ob Sie auf einen Mann eine Wirkung haben. Auf mich zum Beispiel haben Sie eine Wirkung. Ich empfinde Sie als Frau. Sie sind die Einzige in diesem ganzen Sonntagsausflug, die ich als Frau empfinde. Haben Sie gestern um 8 Uhr Abendblatt die genauen Maße der Venus von Milo gelesen? Sie müssten sich mal messen. Sie müssten sich mal ganz genau beobachten, etwas bewusster werden. Dann würden Sie auch ein sicheres Auftreten bekommen. Überhaupt müssten Sie aus diesem Kreis hier heraus. Warum beschäftigen Sie sich eigentlich so viel mit mir? Weil Sie mir gefallen. Sie gefallen mir nicht nur als Mensch, sondern auch als Frau. Also das ist Familie jetzt. Ja. Zweiten Teil. Ja. Wiederhol den Satz. Weil Sie mir gefallen. Sie gefallen mir nicht nur als Mensch, sondern auch als Frau. Als Frau ist nebenbei gesagt. Schauen Sie mich nicht so an. Ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Doch, Sie haben sich etwas dabei gedacht. Was glauben Sie denn, was ich mir dabei gedacht habe? Lügst schon wieder, Heiner. Ja. Von vorher. Man hat's nicht gleich. Was glauben Sie denn, was ich mir dabei gedacht habe? Pause. Man hat's nicht gleich. Glauben Sie mir, ich habe genügend Menschenkenntnis. Ich beobachte Sie seit 24 Stunden. Sie passen nicht zu in diesen Kreis. Sie müssen hinaus in die Welt. Hier werden Sie verkümmern. Pause, schreib ich hin. Das sagen Sie mir ja doch nur, weil Sie etwas von mir wollen. Nein, ich bin im tiefsten überzeugt, dass Sie, wenn Sie geweckt werden, auch innerlich die Kraft haben, die Ihr Äußeres eventuell verspricht. Sie können es sich ja gar nicht vorstellen, was zum Beispiel die Pompadour oder die Kipari für eine innere Kraft gehabt haben. Er nähert sich ihr. Es ist heute ein schöner Junitag. Versprechen Sie mir doch nur eins, dass Sie Ihre natürlichen Gaben der Zeit angemessen ausnutzen. Alfred nähert sich ihr abermals, wird aber durch Oskar überrascht. Oskar! So, bitte nicht schreien, kein Skandal, bitte. Ich bleib dabei, ich habe nichts gesehen. Heiner, ich glaube, das ging nur um dich. Ja. Nein, überhaupt nicht. Es geht um euch beide. Jetzt kommt die Variante dazu. Oskar. Warum darf ich denn nicht spielen? Ich will doch liegen. Darfst du nicht. So, immer kalt bleiben. Die andere. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, kalt zu bleiben. Ja, wo fangen wir an, Inga? Wo der Text anfängt. Ich wusste, dass Sie hier landen werden. Ja. Ich wusste es, dass Sie hier landen werden. Woher wussten Sie das? Ich wusste es. Stille. Die Donau ist weich wie Sand. Wie Sand. Heute möchte ich weit weg. Heute könnte man im Freien übernachten. Reicht. Ach, wir armen Kulturmenschen. Was haben wir von unserer Natur? Was haben wir aus unserer Natur gemacht? Eine Zwangsjacke, keiner darf, wie er will. Und keiner will, wie er darf. Stille. Und keiner darf, wie er kann. Und keiner kann, wie er soll. Alfred umarmt sie mit großer Gebärde und sie wehrt sich mit keiner Faser. Ein langer Kuss. Haucht, wie ein Icke. Oh, das kann ich nicht. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Liebst du mich? Wie du solltest. Das kann ich nicht mehr. Das habe ich im Gefühl. Komm, setzen wir uns. Das musst du kühl, Stille. Ich bin nur froh, dass du nicht dumm bist. Ich bin nämlich von lauter dummen Menschen umgeben. Auch Papa ist ein Kirchenlicht. Und manchmal glaube ich sogar, er will sich durch mich an meinem armen Muttel selig rächen. Die war nämlich sehr eigensinnig. Du denkst zu viel. Jetzt geht's mir gut. Ich möchte singen. Immer wenn ich traurig bin, möchte ich singen. Sie summt und verstummt wieder. Warum sagst du nichts? Kein Wort. Stille. Liebst du? Du spinnst. Und ich sage uns ehrlich, sehr. Nein, so sehr. Wie du solltest. Ich meine, ob du nicht vernünftig bist. Vernünftig? Ich meine, ob du keine Unüberlegtheiten machen musst. Denn dafür könnte ich keine Verantwortung übernehmen. Oh Mann. Ja, du liegst wieder. Denn Mann. Du musst hier liegen. Mann, grübel doch nicht. Nein, ich muss nicht. Grübel doch nicht. Schau die Sterne. Die werden doch drüben hängen. Die werden noch drüben hängen, wenn wir drunten liegen. Ich lass mich verbrennen. Ich auch. Du. Oh, du. Du. Stille. Du. Wie der Blitz hast du in mich eingeschlagen. Du hast mich gespalten. Jetzt weiß ich es aber ganz genau. Was? Dass ich ihn nicht heiraten werde. Ach ja. Was hast du denn? Ich habe kein Geld. Oh. Warum sprichst du jetzt davon? Weil das meine primitivste Pflicht ist. Noch nie in meinem Leben habe ich eine Verlobung zerstört. Und zwar prinzipiell. Lieben, ja, aber dadurch zwei Menschen auseinanderbringen, nein, dazu fehlt mir das moralische Recht. Prinzipiell. Stille. Marian, ich habe mich nicht getäuscht. Du bist ein feiner Mensch. Jetzt fühle ich mich doppelt zu dir gehörig. Ich passe nicht zu Oskar und basta. Es ist inzwischen finster geworden und nun steigen in der Nähe Raketen. Raketen. Deine Verlobungsraketen. Unsere Verlobungsraketen. Und bengalisches Licht. Blau, grün, gelb, rot. Sie werden dich sehen. Sie sollen uns sehen. Bleib mir tun. Dich hat mir der Himmel gesandt. Mein Schutzengel. Jetzt gibt es bengalisches Licht, blau, grün, gelb, okay, rot. Stopp. Damit ihr euch abkühlt. Jetzt werden wir wieder ganz gut. Jetzt kommt unsere Eheszene. Ja. Möbliertes Zimmer im 18. Ja. Bezirk. Ich lese jetzt die Zwischentexte. Äußerst preiswert. Um 7 Uhr morgens. Alfred liegt noch im Bett und braucht Zigaretten. Jan putzt sich bereits die Zähne. In der Ecke ein alter Kinderwagen. Auf einer Schnur hängen Windeln. Der Tag ist grau und das Licht trüb. Marianne Gorit. Du hast mir mal gesagt, ich sei ein Engel. Ich habe gleich gesagt, dass ich kein Engel bin, dass ich nur ein gewöhnliches Menschenkind bin, ohne Ambitionen. Aber du bist halt ein kalter Verstandesmensch. Du weißt, dass ich kein Verstandesmensch bin. Doch, sie frisiert sich nie. Ich müsste mir mal die Haare schneiden lassen. Ich auch. Marianda, warum stehst du denn schon so früh auf? Weil ich nicht schlafen kann. Fühlst dich nicht gut in deiner Haut? Fühlst dich nicht gut in deiner Ach so, du vielleicht? Wer hat mir denn die Rennplätze verleidet? Seit einem geschlagenen Jahr habe ich keinen Buchmacher mehr gesprochen. Geschweige denn einen Fachmann. Jetzt darf ich mich natürlich aufhängen. Neue Saisons, neue Favoriten, Zweijährige, Dreijährige. Ich habe keinen Kontakt mehr zur neuen Generation. Und warum nicht? Weil ich ausgerechnet eine Hautcreme verschleiße, die keiner kauft, weil sie miserabel ist. Die Leute haben halt kein Geld. Und nur die Leute in Schutz. Ich mach dir doch keine Vorwürfe. Du kannst doch nichts dafür. Das wäre ja noch schöner. Als ob ich was für die wirtschaftliche Krise könnte. Oh, du egozentrische Person. Wer hat dir den irrsinnigen Rat gegeben, als Kosmetikagent nach oben zu rennen? Du. Wo stecken denn meine Socken halt? Dort. Nein. Dann auf dem Nachtkasten. Nein. Dann weiß ich es nicht. Du hast es aber zu wissen. Nein, genau wie Papa. Vergleich mich nicht immer mit dem alten Trottel. Nicht so laut. Wenn das Kind aufwacht, dann kann ich mich wieder nicht vor lauter Geschrei. Geschrei, also, ja. Also das mit dem Kind muss auch anders werden. Wir können doch nicht drei Seelen hoch in diesem Loch vegetieren. Das Kind muss weg. Das Kind bleibt da. Das Kind kommt weg. Nein, nie. Wo stecken meine Sockenhalter? Weißt du, was das heute für ein Datum ist? Nein. Heute ist der 12. Was willst du damit sagen? Dass das heute ein Gedenktag ist. Heute vor einem Jahr habe ich dich zum ersten Mal gesehen. In unserer Auslage. Ich bitte dich, red nicht immer in Hieroglyphen. Wir sind doch keine Ägypter. Und was für eine Auslage. Ich habe gerade das Klett arrangiert und da hast du an die Auslage geklopft. Und da habe ich die Rollos heruntergelassen, weil es mir plötzlich unheimlich geworden ist. Stimmt. Ich war viel allein. So flenn doch nicht schon wieder. Schau, Marianne, ich verstehe dich ja hundertprozentig mit deinem mütterlichen Egoismus. Ja. Aber es ist doch nur im Interesse unseres Kindes, dass es aus diesem feuchten Loch herauskommt. Hier ist es grau und trüb und draußen bei meiner Mutter in der Wachau scheint die Sonne. Das schon. Na also. Über uns ist das Schicksal. Noten in unser Leben. Wir können dein Ohr tot machen. Was hast du jetzt gesagt? Sind wir ein Tod machen? Nein, wir sind noch zu Ende. Wieso? Ist ja ein Schönling. Du hast gesagt, dummes Kalb. Lüg nicht. Du sollst mich nicht immer beschimpfen. Liebes Kind, es gibt eben etwas, was ich aus tiefster Seele heraus hasse. Das ist die Dummheit. Und du stellst dich für meine penetrant dumm. Ich verstehe das gar nicht, warum du so dumm bist. Das ist doch schon gar nicht möglich, dass du so dumm bist. Du hast mal gesagt, dass ich dich erhöhe, in seelischer Hinsicht. Das habe ich nie gesagt. Das kann ich gar nicht gesagt haben. Und wenn, dann habe ich mich getäuscht. Alfred. Nicht so laut, so denk doch an das Kind. Ich habe so Angst, Alfred. Sie ist Gespenster. Du, wenn du jetzt nämlich alles vergessen hast, was ist denn das? Robert, Geschichten aus der Wiener Wald. Sehr gut. Was? Hm? finde es sehr gut. Ich auch.